Einheit 15. E. Übung 1a. Habt ihr eure Gehaltsabrechnungen heute auch bekommen? Na klar. Ich freue mich immer, wenn wir das Urlaubsgeld im Juni bekommen. Suna, was willst du mit dem Extrageld machen? Also, ich werde das Geld sparen. Sparen? Wirklich? Ja, sparen. Ich will mir nämlich nächstes Jahr ein Auto kaufen. Und ein Auto ist nicht billig. Wem sagst du das? Ich hätte auch gern ein neues Auto. Meins ist schon ziemlich alt. Und du, Nasrin? Was machst du mit deinem Urlaubsgeld? Wir brauchen ein neues Sofa. Mein Mann und ich sind doch vor 2 Monaten umgezogen. Und du, Wolfram? Was willst du mit dem Geld machen? Urlaub. Ich will im Juli mit meiner Freundin in Spanien 2 Wochen Urlaub machen. Wir haben die Reise schon im Januar gebucht. Also Sonne und Strand. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber im Sommer kommen meine Eltern. Vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, unsere Mittagspause ist schon fast wieder vorbei. Stimmt. Also dann. Wir sehen uns.